Ein deutsches Märchen. Ein gebrochenes Versprechen. Vor langer, langer Zeit, als Japan war noch jung, lebte in einem kleinen Dorf ein Mann namens Hisashi. Er war gütig und jung, doch das Leben war nicht gerecht mit ihm und er war sehr arm. Er musste sehr hart arbeiten, an Tagen, an denen die Sonne auf ihn herunterbrannte. Doch wenn der Winter kam, war es auch sehr schwer für ihn, Arbeit zu finden und er musste oft hungern. Eines Tages, als er draußen im kalten Wind unterwegs war, sah er einen Kranich im Schnee liegen. Was ist das? Oh, ein Kranich. Heute ist mein Glückstag. Ich kann Suppe aus ihm kochen. Hm. Aber als er genau hinsah, sah er, wie schön der Kranich war und war sogleich in seinem Bann. Ich kann diesen Kranich nicht essen. Er ist so wunderschön. Oh, was ist das? Sein Flügel ist verletzt. Was kann ich tun? Und er zog aus seiner Tasche einen heilsenden Balsam raus und trug ihn auf. Er bestand aus vielen besonderen Kräutern des Landes. So, du kleiner Kranich, lass uns deinen Flügel heilen. Oh, halt still! Es kann etwas brennen, wird dich aber sofort heilen. Und wie er es versprach, konnte der Kranich bald wieder seine Flügel bewegen. Der Schmerz war weg und er guckte seinen Retter an. Hisashi grinste ihn zufrieden an und dann flog der Kranich davon. Nun gut, ich bleibe heute wohl auch wieder hungrig. Also dann, ab nach Hause. In dieser Nacht, während Hisashi schon schlief, wurde der Wind draußen immer stärker. Nach einiger Zeit erwachte er von einem Klopfgeräusch. Was? Das muss wohl der Wind sein. Aber es klopfte wieder und wieder und wurde immer lauter. Hisashi sorgte sich langsam. Dieses Geräusch klingt aber keineswegs nach Wind. Und wenn es ein Dieb ist, ich muss nachsehen. Wer ist da? Ich fragte nach dem Namen. Gut, dann öffne ich eben die Tür. Und als er die Türe öffnete, konnte er es kaum glauben. Dort stand eine wunderschöne Frau in der klirrenden Kälte. Sie hatte eine große Tasche mit sich, die auf dem Boden stand. Oh nein, alles in Ordnung. Komm herein, schnell! Die Frau fiel ihm, ohne ein Wort zu sagen, kraftlos in die Arme. Oh Schreck! Ihr Körper ist eiskalt. Sie ist furchtbar schwach. Die Tasche hole ich später rein. Hisashi trug sie hinein und steckte sie direkt in sein warmes Bett. So, jetzt wird dir gleich wärmer. Brrr. Hungrig und kalt. Eine wunderschöne Fremde bei mir. Seltsamer Tag. Seltsame Nacht. Er schlief schnell vor der letzten wärmenden Flamme ein. Als er am nächsten Morgen aufwachte, saß die Frau an seiner Seite. Hallo, mein Name ist Zuru. Entschuldige, dass ich gestern Nacht plötzlich vor deiner Tür stand. Oh nein, das macht nichts. Wie geht es dir heute? War dir warm genug beim Schlafen? Mir geht es sehr gut und ich habe wunderbar geschlafen, danke. Aber sag mir, woher kommst du, Zuru? Ich habe kein Zuhause. Ich bin draußen in der Kälte umhergelaufen, als ich dein Haus sah. Ich wusste nicht, wohin. Nun, du kannst gerne bei mir bleiben, solange du noch nicht weißt, wohin du gehst. Ich wünschte, ich könnte dir etwas zu essen anbieten. Aber wie du siehst... Oh, das ist kein Problem. Die Tasche, die ich bei mir habe, ist voller Reis. Wo ist sie? Ich habe sie in die Ecke gestellt, dort drüben. Zuru nahm den Reis und kochte im Nu einen großen Topf dampfenden Reis für beide. Hisashi hatte tagelang nichts gegessen und verschlang eine volle Schüssel binnen Sekunden. Das war wunderbar. Also, ist es gut, wenn ich bleibe? Natürlich. Und so lebten sie die folgenden Tage glücklich zusammen. Sie lernten sich langsam kennen und Hisashi verliebte sich bald in Zuru. Ach, Was soll ich nur tun? Sie würde einen Mann wie mich nie heiraten. Aber ich werde sie fragen. Zuru, ich würde dich gern etwas fragen. Würdest du, vielleicht einen Mann wie mich heiraten? Ah, ja. Ich meine, ja, ich weiß, ich bin arm und alles. Warte, was? Hast du ja gesagt? Das habe ich. Ich weiß, dass du gutmütig und sanft bist. Ich würde dich gerne heiraten. Und von da an lebten Hisashi und Tsuru als Mann und Frau zusammen. Der Winter ging bald zur Neige und mit ihm auch Tsurus Reis. Hisashi arbeitete wieder, aber verdiente nur wenig. Er war sehr traurig. Mein Geliebter, sorge dich nicht. Ich werde dir einen schönen Stoff geben, den du verkaufen kannst. Aber woher soll ich den Stoff bekommen, Tsuru? Ich werde ihn machen. Ich werde 5 Tage brauchen, um ihn zu weben und mich dafür einsperren. Du musst mir versprechen, das Zimmer niemals zu betreten. Ich komme nicht heraus, erst wenn ich fertig bin. Hisashi war sehr verwirrt, aber stimmte sogleich zu. Noch am gleichen Tag schloss Tsuru sich für 5 Tage in das Zimmer. Hisashi wusste nicht, was er tun sollte, aber er wartete geduldig. Am letzten Tag kam Tsuru mit einem wundervollen Stoff in ihren Händen aus dem Zimmer. Er war mit tausenden feinen Blumen und bunten Vögeln bestickt und er war einer Königin würdig. Dieser Stoff ist einfach wunderbar. Wie hast du das nur gemacht, meine Liebe? Das ist dein Geheimnis. Nun geh und verkauf ihn. Und so ging Hisashi, um ihn zu verkaufen. Als er heimkam, war er in sehr guter Stimmung. Er erzählte seiner Frau, dass er einen sehr guten Preis für den Stoff bekam. Das ist wundervoll, Liebling. Mit diesem Geld will ich dir etwas Besonderes zubereiten. Dies geschah nun immer wieder. Tsuru schloss sich für 5 Tage lang ein und Hisashi wartete geduldig auf sie. Doch jedes Mal, als sie aus diesem Zimmer kam, sah sie müder als das letzte Mal. Eines Tages kam ein Freund von Hisashi aus der Stadt zu Besuch. Sie begrüßten sich und fragten sich über ihr Leben aus. Meine Frau Tsuru ist die schönste und gütigste Frau der ganzen Welt, mein Freund. Du solltest sie kennenlernen. Doch leider hat sie sich eingesperrt. Was? Wieso? Habt ihr beide etwa Streit? Hisashi erklärte ihm, was Tsuru tat und sein Freund war sehr amüsiert. Ist das nicht merkwürdig? Du bist ihr Ehemann und du hast keine Ahnung, warum sie sich einsperrt? Noch merkwürdiger ist es, dass du überhaupt nicht neugierig bist. Gut, ich muss jetzt leider los. Bitte grüße deine so geheimnisvolle Frau Tsuru. Auf Wiedersehen. Hisashi war beunruhigt, als er die Worte seines Freundes hörte. Es stimmte tatsächlich, dass er seine Frau nie danach fragte, was in dem Raum geschehe. Außerdem, woher bekommt sie diesen wundervollen Stoff? Ich sollte es herausfinden. Und so entschied er sich, heimlich in das Zimmer zu gucken. Tsuru vertraute ihrem Mann und verriegelte die Türe nicht mehr. Als Hisashi die Türe öffnete, erschrak er. Denn er sah den Kranich, den er damals rettete, anstelle seiner Frau. Diese arme Kreatur zupfte sich all ihre wundervollen, schneeweißen Federn aus, um damit den Stoff zu weben. Du? Tsuru? Du bist der Kranich? Hisashi? Wieso hast du das Versprechen gebrochen? Und sogleich breitete sie ihre Flügel aus und flog aus dem Fenster. Tsuru, nein, warte, verzeih mir. Tsuru! Verzeih mir, dass ich nicht ehrlich war. Ich wollte dir danken, weil du mein Leben gerettet hattest und ich habe dich geliebt. Aber ich brauchte dein Vertrauen. Bitte bleibe bei mir. Vertrau mir, ich werde nie wieder ein Versprechen brechen. Doch Tsuru flog hoch hinauf in die Luft und kam niemals wieder. Hisashi war unsagbar traurig. Er liebte Tsuru so sehr, dass er niemals wieder heiratete. Er suchte täglich den Himmel nach ihr ab und wartete vergeblich auf ihre Rückkehr. Er hatte ihr Vertrauen missbraucht und ist das Vertrauen. Einmal weg, bekommst du es womöglich niemals wieder. Und bekommst du es wieder, so ist es nie mehr dasselbe.